Außen ist es so heiß, ey. Leute, ihr werdet getoastet. Ja, chillt euch mal raus. Und die Sonne brennt wie Vietnamesen-CDs an den tschechischen Grenzen. Und die Hitze drückt wie Banden, die rechnen auf Taschenrechnerfeldern oder Drückerbanden, die ausgerechnet denen, die ausgezeichnet painten. Ein schlecht kopiertes Paper als echt Gemälde gebe nicht lächle mild und gib aus Mitleid einen Zehner für das Bild, es ist Sommer. Und die Fliegen werden dreist, es ist Sommer. Ich lege ziemlich viel auf Eis, es ist Sommer. Und ich koch wie Walter White, fast nackt im Kittel, Rippchen Fleisch am Bochweckteich und lösche nur für den Geruch des Feier die Glut mit dem Schluck Freiberger 1863 seit einstweilend. Seit einstweilen kennst du das, ein Kumpel schreibt, lass uns mal Night Riden, lass uns mal einschreiten. Er will nicht abholen, ich habe eigentlich Zeit und verbliebene Scheiße ronen und schlage ein. Bin kurz darauf so rein wie das Weihwasser, schaue aus dem VW, Beifahrerfenster, Glas auf vorbeiziehende alte gesprayte Rappernamen, die in der Sonne verblassen wie Fata Morganas, während wir vorbeifahren mit reichlich KMHs. Dazwischen Text, die man kennt vom Reden sagen, wir fahren vorbei unter Bahnhofsgleisen, vorbei an weiß gemalten Fames, in deren Fame Frame sich Mav geht zu meinem Fahrrad streiten. Ich sehe vergelbte Styles, ich bekomme Bock auf Ice Cube, Ice Tea oder in ein Eis zu beißen. Hole mir eins, während der Fahrer noch auf dem Parkschein aufs Armaturenbrett gleitend schmeißt, holen wir die Celine aus Leipzig am Bahnhof von Freiberg smilend ein. Küsschen da ein, ich kenn dich doch hier, du bist doch der Kerl aus dem Werbespots, der synchronisiert, der das Meth kocht und dieser Wertstoffhof organisiert an top. Ah, ein kleines Aha. Mit einer leichten Verspätung, Augenbrauen hebend, doch das passiert halt. Fames und du bist doch die Rubberdoll, die sich eh matraziert, die auf Essen steht, wie ein Klapperstorch. So eine von den Chicks, die trinkt den Coffee to go umsitzend, aus Protest, die physische Entstein, wenn sie ihren Po zusammenpresst. Schweigend tritt ein, in der lauen Sommerbreeze. Wir fahren mit dem VW über Landstraßen zum Sonnenuntergang. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Schweigend tut ein, in der lauen Sommerbreeze. Wir hören Broadcasts, wir hören Dokas, Miracle, Resate und der Fahrer beamt uns back. Mit einem fiesen Niesen kritzen dritter Eisen vorbei, an verlassenen, verblassenden Spraytext vorbei, an verlassenen, abgebrannten Szenentreffs. Auf dem Weg Richtung LA, auf dem Weg Richtung Flatscreen und Online-Game. Es wird Abend, während wir über abgeschlagene Straßen fahrend und der Fahrtwind weht zum Sonnenuntergang durch unsere Haare, verwirbelt uns und unsere Gedanken hunderte Male. Verzwirbelt zum Sonnenuntergang hinter Waldstücken auf freien Straßen, vorbei an triumphparkenden Heizernarren, vor den kleinen Garagen vorbei, an den kleinen Garten leitenden Feierabend einschlagenden Dynamo oder Bayern fahren tragenden beim Heimenklaven, bei den Reimrasen mähen, der Schweiß fließt wie Leitungswasser, vorbei an Dinkels waagerechter Skyline, vorbei an Auerbachs Reisen, vorbei am Regehege, vorbei an Bochwerkteichen, an den ausgebrannten Diskotheken, zurück zum Abendessen mit nem Text übers Fahren. Track übers Fahren und meinen Idealen und verbleichenden Rapper-Tags unter Bahnhofstraßen. Kamelose und Prost für die Grauzone, für die sabbernden Haus. Ich war noch nie ein Gentleman, vielleicht manchmal, aber nicht für dir, die mich nur vom Hören sagen kennen, hey. Mädels, ihr seid manchmal echt komisch. Ja, ja. Aber was soll's? Scheiß auf euch.